Liebe Freunde und Freunde, wir haben uns heute hier versammelt, nicht nur um friedlich gegen ein antiquiertes Militärritual zu protestieren, sondern auch um ein gemeinsames Zeichen zu setzen. Ein Zeichen gegen den wachsenden Militarismus und die Kriegstreiberei in unserer Gesellschaft. Heute stehen wir in Mainz, aber diese Stadt ist nur eine von vielen deutschen Städten, in denen die Bundeswehr öffentliche Gelöbnisse abhält und Jahr für Jahr steigt die Zahl solcher Veranstaltungen. Wir sind die Zeugen einer großen Täuschung. Ein großer Schwindel ist dieses Militärritual, das sich bei genauerer Betrachtung als Betrug entpuppt. Ein Betrug nicht nur an der Bevölkerung, sondern auch an den Soldatinnen und Soldaten. Wir sehen hier junge Menschen, Soldatinnen und Soldaten, die die Verteidigung Deutschlands geloben und für Recht und Freiheit einstehen sollen. Der Bundesrepublik treu zu dienen, das bedeutet heute vor allem eins: deutsche Wirtschaftsinteressen durchsetzen. Diese Soldatinnen und Soldaten sind Teil einer Armee, die keinesfalls Friedens- oder Parlamentsarmee ist, sondern eine aggressive Kriegsarmee. In einer Welt mit immer knapper werdenden Ressourcen sind diese Soldatinnen und Soldaten Teil einer Tötungsmaschinerie zur Durchsetzung der Machtinteressen der Herrschenden. Sie sind Teil einer Politik, für die Krieg ein legitimes Mittel zur Sicherung wirtschaftlicher Interessen ist und deren Maxime das Recht des Stärkeren ist. Diese Soldatinnen und Soldaten sind die willigen Ausführungsorgane einer menschenverachtenden Politik. Anstatt selbstverantwortlich und human zu handeln und zu denken, werden diese jungen Menschen zu bedingungslosen Befehlsempfängern ausgebildet, die das Handwerk des Tötens erlernen. Die steigende Zahl öffentlicher Gelöbnisse ist nur ein Teilaspekt der wachsenden Präsenz der Bundeswehr im öffentlichen Raum. Und mit großer Sorge beobachten wir dieses verstärkte Engagement. Hierbei schreckt die Bundeswehr noch nicht einmal davor zurück, Schulen, Hochschulen und sogar schon Kindergärten zu Propaganda- und Rekrutierungszwecken zu missbrauchen. Vorträge von sogenannten Karriereberatern an Schulen und Hochschulen, Vorträge im Unterricht, Projekttage, Truppenbesuche von Schülerinnen und Schülern in Kasernen, wo man hinschaut, Werbung fürs Militär. Aber die wachsende Präsenz der Bundeswehr im öffentlichen Raum dient nicht nur der allgemeinen Imagepflege oder der Personalwerbung. Nein, die Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr, ihre gesamte Selbstdarstellung im öffentlichen Raum, ist auf eine Indoktrinierung der Bevölkerung ausgelegt. Hierbei spielen feierliche Gelöbnisse, Zapfenstreiche und andere Militärrituale eine ganz besondere Rolle. Gelöbnisse außerhalb von Kasernen stattfinden zu lassen, soll das Ansehen der Bundeswehr stärken. Befürworter sprechen auch gerne von der Normalisierung unserer Verhältnisse zum Militär. Aber man kann hier weniger von einer Normalisierung sprechen, sondern vielmehr von einer Gewöhnung an das Militärische im Alltag. Stück für Stück gewöhnt man uns an eine größere Rolle des Militärs in der Gesellschaft. Was wir derzeit erleben, ist die innergesellschaftliche Renaissance des Militärischen. Unterbrechen Sie Ihre Durchsagen, wenn polizeiliche Durchsagen erfolgen, haben Sie Ihre Durchsagen einzustellen. Sie sind ganz schön laut. Sie sind ganz schön laut und wir fordern Sie von der Demonstrationsleitung auf, ungestört unser demokratisches Recht auf Meinungsfreiheit auch hier bei diesem öffentlichen Gelöbnis der Bundeswehr durchführen zu können. Wir dulden keine Beschneidung unserer Meinungsfreiheit. Wir haben ein Recht, gehört zu werden. Und wir legen größten Wert darauf, dass die begonnene Rede jetzt zu Ende geführt wird. Ich danke der Polizei für ihr Verständnis. Stück für Stück gewöhnt man uns an eine größere Rolle des Militärs in der Gesellschaft. Was wir derzeit erleben, ist die innergesellschaftliche Renaissance des Militärischen, die im Gleichschritt einhergeht mit der wachsenden Militarisierung der deutschen Außenpolitik. Die Bundeswehr hat sich vom Verteidigungsauftrag verabschiedet. Sie ist heute Werkzeug zur weltweiten Absicherung deutscher Kapitalinteressen geworden. Diese Umorientierung der Armee zwingt die Bundesregierung dazu, das Stimmungsbild in der Bevölkerung zu beeinflussen. Militärrituale leisten hierzu ihren Beitrag, indem sie versuchen, Krieg als etwas Positives darzustellen. Daher ist dieses Gelöbnis, genau wie jedes andere auch, nur Kulisse für die Kriegspropaganda der Bundesregierung. Das öffentliche Auftreten der Bundeswehr ist gänzlich darauf ausgelegt, die Militarisierung der Gesellschaft voranzutreiben und damit die Bevölkerung mental auf Kriegseinsätze einzustimmen. Durch diese Beeinflussung möchte man letzten Endes erreichen, dass die Menschen die brutalen Kriegseinsätze der Bundeswehr für etwas Normales halten, das geboten und alternativlos erscheint. Somit steht jedes Gelöbnis im direkten Bezug zu den deutschen Auslandseinsätzen, indem sie dazu beitragen, Krieg als normales Mittel der Politik zu etablieren und den Einsatz von Waffengewalt als normale Option der deutschen Außenpolitik zu verharmlosen. Die Soldatinnen und Soldaten geloben die Verteidigung der Bundesrepublik, doch werden sie, wie die Öffentlichkeit auch, belogen, denn die Realität sieht an. An die Versammlung hier, den Versammlungsleiter, bitte mal hier zum Polizeiführer Die Soldatinnen und Soldaten geloben die Verteidigung der Bundesrepublik, doch werden sie, wie die Öffentlichkeit auch, belogen, denn die Realität sieht anders aus und hat nichts mehr mit dem Gelobten zu tun. Für viele der jungen Soldatinnen und Soldaten zeigt sich das erst im Kriegsgebiet. Insbesondere die Tötung auch von Zivilisten und die Tötung von Soldaten machen diese jungen Leute zu künftigen Opfern und Tätern deutscher Kriegspolitik. Daher werden die Kriegseinsätze der Bundeswehr von uns rigoros abgelehnt. Sie dienen weder dem Frieden noch der Demokratie. Aus diesem Grund unterstützen wir die friedlichen Proteste gegen öffentliche Militärspektakel, für die in unserer Gesellschaft kein Platz sein darf. Vielen Dank.